1. Nach dem Sie von Elim aufgebrochen waren, erreicht die gesamte Gemeinschaft der Israeliten am 15. Tag des zweiten Monats nach ihrem Auszug aus Ägypten die Wüsten, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. 2. Dort mert die gesamte Gemeinschaft der Israeliten gegen Mose und Aaron. 3. Die Israeliten osten ihren Anmut und sagten, es wäre besser gewesen, in Ägypten durch die Hand des Herrn zu sterben, wo sie ausreichend Fleisch und Brot hatten, statt dessen hatten Mose und Aaron sie in dies Wüst geführt, die gesamte Gemeinschaft verhungern zu lassen. 4. Daraufhin sprach der Herr zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll täglich hinausgehen und die benötigte Mensch sammeln, damit ich es prüfen kann, ob es meinen Anweisungen folgt oder nicht. 5. Am sechsten Tag sollen sie jedoch die doppelte Mensch dessen zubereiten, was sie sonst täglich sammeln. 6. Mose und Aaron erklärten allen Israeliten, heute Abend werdet erkennen, dass der Herr euch aus Ägypten geführt hat. 7. Morgen früh werdet die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn hat euch Möhren gegönnen gehort. Was sind unbedeutend, warum mert gegönnens? 8. Mose fügte hinzu, der Herr wird euch heute Abend Fleisch und morgen früh reichlich Brot geben, weil euch Möhren gegönnen gehort hat. Euch Möhren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. 9. Anschließend befahl Mose Aaron, sprich zur gesamten Gemeinschaft der Israeliten, tretet vor den Herrn, denn hat euch Möhren vernommen. 10. Als Aaron dies der gesamten Gemeinschaft der Israeliten mitgeteilt hat, blickten sie in Richtung der Wüste, und plötzlich erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. 11. Der Herr sprach daraufhin zu Mose. 12. Ich habe das Möhren der Israeliten gehört. Sage ihnen, heute Abend werdet Fleisch essen und morgen früh werdet euch Brotsat essen, damit erkennt, dass ich der Herr, euer Gott, bin. 13. Am Abend kamen Wachteln und bedeckten das Lager. Am nächsten Morgen lag Tau rings im das Lager. 14. Als der Tau verschwunden war, lag auf dem Wassenboden etwas Feins, Korniges, das wie Reiskorne osse. 15. Als die Israeliten dies sahen, fragten sie einander, was ist das, das sie es nicht kannten. Mose erklärt ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zur Nahrung gibt. 16. Der Herr hat befohlen, jeder soll davon sammeln, was benötigt, einen Gomer pro Person, entsprechend der Anzahl der Seelen in seinem Zelt. 17. Die Israeliten handelten entsprechend und sammelten, do ein mehr, der ander weniger. 18. Als sie's jedoch mit dem Gomer massen, hat dergenage, der Vell gesammelt hat, keenen Überschuss, und dergenage, der wenig gesammelt hat, keenen Mangel, jeder hat genor die Mensch, die benötigt. 19. Danach befahl Mose ihnen, niemand soll etwas davon für den nächsten Tag aufbewahren. 20. Doch einige gehorchten Mose nicht und bewahrten etwas auf. Es wird von Wormen befohlen und verdab, woraufhin Mose zornig auf sie wird. 21. Sie sammelten es jeden Morgen, jeder nach seinem Bedarf. Sobald die Sonne high schien, schmolz es jedoch. 22. Am sechsten Tag sammelten sie die doppelte Menge Nahrung, namlich zwei Gomer pro Person. Daraufhin kamen al Vorsteher der Gemin zu Mose, die zu berichten. 23. Antwortet ihnen, dies geschieht, weil der Herr angeordnet hat, das morgen ein Ruhetag, ein dem Herrn geweihte Sabbat, ist. Backt, was backen wollt, und kocht, was koschen wollt, als übrigleg beseit und bewahrt es für morgen auf. 24. Sie bewahrten es nach Moses Gebot bis zum nächsten Tag auf, es wird ab nicht und wird auch nicht von Wormen befohlen. 25. Mose befahl ihnen dann, est es heute, denn heute ist Sabbat des Herrn, heute werdet draußen nichts finden. 26. Sechs Tage lang sollt sammeln, siebten Tag, dem Sabbat, wird es jedoch nichts geben. 27. Trotzdem jingen siebten Tag einig Lut hinaus, zu sammeln, fanden aber nichts. 28. Daraufhin sprach der Herr zu Mose, wie lange wollt euch weigern, mein Gebot und Anweisungen zu befolgen? 29. Seit doch. Der Herr hat juk den Sabbat gegeben, die schalb spendet jukem sechsten Tag nerung fursway tage. Blait ruig zu hauser, niemand soll am siebten Tag sein wohnung verlassen. 30. So feiert das Volk den Sabbat am siebten Tag. 31. Die Israeliten nannten es Manna. Es war weiss wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. 32. Danach sprach Mose, der Herr befiehlt, einen ganzen Gomer devon von Generation zu Generation aufzubewahren, damit sie die Spies sehen, mit der ichuk in der Wust Ernat Habe, als ichuk aus Ägypten 30. 33. Mose wise Aaronen, nimm einen Krug, full in mit einem Gomer Manner und stell in vor den Herrn, damit er von Generation zu Generation aufbewahrt wird. 34. Aaron stellte es vor die Leid des Gesetzes zur Aufbewahrung, wie der Herr Mose befohlen hat. 35. Die Israeliten assen wirzig jar lang Manner, bis sie in bewohntes Land gelangten, sie assen Manner, bis sie die Grenz des Lands Kanan erreichten. 36. Ein Gomer ins Bridge dem Zenten Teil 1 Efer.